Wie viel Holz pro Jahr wird im Durchschnitt bei Ihnen verarbeitet? Wir verarbeiten ca. 120.000 Festmeter Nadelrundholz hier bei uns am Sägewerk. Und was sind die Endprodukte, die bei Ihnen hergestellt werden? Bei uns die Endprodukte sind eben, unser Hauptprodukt sind Fensterlamellen, sind Rotlamellen für die Fensterproduktion, ist Tischlerware, sind Morale für die Bauindustrie, für die Möbelindustrie, Zuschnitte und also normale Ware für Verpackung natürlich und Paletten auch. Wo kommt das Holz her, das hierher kommt? Das Holz, das wir hier verarbeiten, wird im Umkreis von 60 Kilometern hauptsächlich mit LKW, ein kleiner Anteil auch mit der Eisenbahn zu uns gebracht und das ist wirklich reines, einheimisches, österreichisches Holz. Wie viele Leute sind hier beschäftigt? Wir haben hier am Standort Eppenstein ca. 85 Personen beschäftigt mit Produktion, Büro, Verkauf. Variiert aber immer ein bisschen. Wir haben hier einen 3-Schicht-Betrieb, das heißt, wir fahren die ganze Woche rund um die Uhr 24 Stunden. Ihr Was bedeutet so ein Betrieb für die lokale Gemeinschaft hier, für den Umkreis? Also wir sind hier in der Gemeinde Eppenstein der größte Arbeitgeber. Wir haben auch fast nur Personen hier aus der Region und es liegt in unserer Hand sehr, sehr viel Verantwortung, weil fast alle Familie haben, obwohl wir ein sehr, sehr junges Team haben und wir natürlich ein Arbeitgeber hier für die Region sind und diese Familien damit unterstützen. Können Sie eine ungefähr Einschätzung geben, was haben Sie investieren müssen hier in alle diese Betriebe, die bei Ihnen stehen? Das ist etwas schwieriger zu sagen, durch das, dass die Maschinen schon älter sind, aber ich schätze grob um die 40, 50, 60 Millionen Euro. Super, danke. Danke. Danke sehr. So, da drüben noch.